Phänomenales. Bedürfnisse. Es wäre eine Sache von gutem Wert, wenn der Mensch seiner eigenen Natur entspricht. Diese trägt er als Mensch an sich. Er kann sie so erkennen und mit ihr umgehen. Eine Natur gibt es alleine nur, und diese besteht zu Recht als solche. Alle Versuche des Menschen, die vorgegebenen Dinge zu verstehen, sind alleine nur unter einer Erfüllung dieser Bedingung für richtig zu heißen. Finden wir es doch einfach erst einmal heraus, was wir für eine Berechtigung zu einem Glück erhalten haben, als wir zu Menschen geworden sind.